Dialoge, Seite 48. Welche Regierungsform willst du auf Gesellschaften anwenden, in die die Bestechlichkeit überall eingedrungen ist, in denen man Vermögen nur durch überraschenden Betrug erwirbt, in denen die Moral nur durch die Strafgesetze geschützt wird, in denen sogar das Gefühl für das Vaterland durch irgendeine weltbürgerliche Anschauung erstickt worden ist?